Erster zu Beginn der Herrschaft von Jojakim, dem Sohn Josias und König von Juda, kam das Wort des Herrn. Zweiter der Herr sagte, geh in den Vorhof des Tempels des Herrn und sprich zu allen Leuten aus den Städten Judas, die gekommen sind, um im Tempel des Herrn anzubeten, alle Worte, die ich dir befohlen habe. Lass kein Wort aus. Dritter, vielleicht hören sie zu und kehren um, jeder von seinem schlechten Weg, damit ich das Unglück nicht bringe, das ich ihnen wegen ihrer bösen Taten antun will. Vierter, du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mich hört und nicht nach meinem Gesetz lebt, das ich euch gegeben habe, fünfter, und nicht auf die Worte meiner Diener, der Propheten, hört, die ich immer wieder zu euch sende, obwohl ihr nicht auf sie hört. Sechster, dann werde ich diesen Tempel wie den in Silo machen, und diese Stadt wird ein Fluch für alle Völker der Erde sein. Siebter, als die Priester, die Propheten und das ganze Volk Jeremia diese Worte im Tempel des Herrn reden hörten, achter, und Jeremia gerade fertig war, alles zu sagen, was der Herr dem Volk befohlen hatte, griffen ihn die Priester, die Propheten und das ganze Volk und riefen, du musst sterben. Neunter, sie fragten, warum hast du im Namen des Herrn geweissagt? Diesem Tempel wird es wie dem in Silo ergehen, und diese Stadt wird zerstört und unbewohnt sein. Da versammelte sich das ganze Volk im Tempel des Herrn gegen Jeremia. Zehnter, als die führenden Männer Judas von diesen Ereignissen hörten, kamen sie vom Königspalast zum Tempel des Herrn hinauf und setzten sich an den Eingang des neuen Tores des Herrn. Elfter, dann sagten die Priester und Propheten zu den führenden Männern und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient den Tod, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr selbst gehört habt. Zwölfter, Jeremia aber sagte zu allen führenden Männern und zum ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, um gegen diesen Tempel und gegen diese Stadt all die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Dreizehnter, ändert nun euer Verhalten und eure Taten und gehorcht der Stimme des Herrn, eures Gottes, damit der Herr das Unglück nicht bringt, das er euch angedroht hat. Vierzehnter, ich aber bin in eurer Hand. Macht mit mir, was ihr für richtig haltet. 15. Aber ihr sollt wissen, wenn ihr mich tötet, bringt ihr unschuldiges Blut über euch, über diese Stadt und ihre Bewohner, denn der Herr hat mich wirklich zu euch gesandt, um all diese Worte laut vor euch zu verkünden. 16. Da sagten die führenden Männer und das ganze Volk zu den Priestern und Propheten, dieser Mann verdient den Tod nicht, denn er hat im Namen des Herrn, unseres Gottes, zu uns geredet. 17. Dann standen einige ältere Männer des Landes auf und sprachen zum ganzen versammelten Volk. 18. Micha aus Moschet war Prophet in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, und sagte zum ganzen Volk Juda, so spricht der Herr der Herrscharen, Zion wird wie ein Acker gepflügt, Jerusalem wird zu Ruinen, und der Tempelberg wird ein bewaldeter Hügel. 19. Haben König Hiskia von Juda und ganz Juda ihn getötet? Nein, sie fürchteten den Herrn und versuchten, ihn zu besänftigen, so dass der Herr das Unglück nicht brachte, das er ihnen angedroht hatte. Wir aber würden jetzt großes Unglück über uns bringen. 20. Es gab damals noch einen anderen Mann, der im Namen des Herrn als Prophet sprach, Uria, der Sohn Schemajas, aus Kirjat Jerim. Er weissagte gegen diese Stadt und dieses Land, genau wie Jeremia es getan hatte. 21. Als König Jojakim mit all seinen Soldaten und hohen Beamten Urias Worte hörte, wollte der König ihn töten lassen. Als Uria davon erfuhr, bekam er Angst, floh und ging nach Ägypten. 22. König Jojakim sandte aber Männer nach Ägypten, nämlich Elnathan, den Sohn Achbors, und andere mit ihm. 23. Sie holten Uria aus Ägypten und brachten ihn zu König Jojakim. Dieser ließ ihn mit dem Schwert töten und seinen Leichnam auf den Friedhof der einfachen Leute werfen. 24. Aber Ahikam, der Sohn Schafans, beschützte Jeremia, so dass er nicht dem Volk ausgeliefert wurde, damit sie ihn töten konnten.